Sie aber ist, gleich vom ersten Tage an, hochmütig abweisend, wie eben nur diejenige, die unter solchem Gehaben sich und der Welt die versteckte scheue Sehnsucht nach der ersehnten Rasse verbergen möchte. All dies ist in dem Roman keineswegs erkannt, doch aber in der Wahrhaftigkeit der sich nun entwickelnden seelischen Beziehungen so lebendig zur Darstellung gebracht, dass es mehr an tiefem Verstehen der Abgründe, Sehnsüchte und geheimen Wünsche zwischen den beiden Rassen verrät, als es erlebnislose Erkenntnis vermitteln könnte. Auch Dr. Weigand wird von dem seltsam schönen und rätselhaft herben Mädchen mächtig angezogen. Ein Liebeserlebnis, das er, neben dem Fabrikantensohne, mit einem armen Mädchen des Judenviertels hat, um in edelmütiger Weise die tragischen Folgen des Erlebnisses vor aller Welt allein auf sich zu nehmen, erregt vorerst Judiths Abscheu, und dann später, da sie das Einstehen für den feigherzigen Bruder durchschaut hat, die Anziehung zu dem seltsam anders gearteten, blondhaarigen und helläugigen jungen Manne umso lebhafter werden zu lassen. Aber Liebe ist es eigentlich nicht, was die stolze, zurückhaltende zu Dr. Weigand hinzieht. Ganz verständlich ist ihr rätselhaft sehnsüchtig abweisendes Verhalten nur für denjenigen, der es als typisches Phänomen des jüdischen Entsklavungsprozesses zu begreifen weiß. Dr. Weigand aber zieht die gewaltige Sehnsucht nach dem rätselhaften, nie ganz Verstandenen, das die Jüdin für den Arier hat, gewaltig zu Judith hin. Er träumt davon, sich das edelste der beiden Rassen in ihrer beider Vereinigung zu neuem, höherem Menschentum begegnen könnte. Vortrefflich wird uns das Leben der jüdischen sowie der slawischen Dorfbevölkerung geschildert, in das mit der Anziehung des Vornehmen und Unbekannten die gräflichen Schlossbewohner flüchtig hineinspielen. Auch ein slawischer Maler tritt uns entgegen, der mit der psychologischen Regsamkeit seiner Rasse die geheimen Seelenschwingungen zwischen Judith und Weigand ahnt und die erotischen Sehnsüchte seines deutschen Freundes teilend, das seltsame Mädchen, da es ihm in seinem Atelier zu einem Porträt sitzt, in einer kecken Vision als Judith malt, das Haupt aber, das er abgeschnitten emporhalten lässt, trägt die Züge Dr. Weigands. Dessen Liebe wächst groß und größer empor, von der unnahbaren Sprödigkeit des schönen und klugen Mädchens zu wilden Gluten aufgeschürt. Ergebnislos für seine Liebe muss er aus dem Städtchen scheiden und setzt seine ganze Hoffnung auf das Wiedersehen in Wien, wohin Judith im kommenden Winter zur Fortsetzung ihrer Universitätsstudien ziehen soll. Und dann erleben wir Wien mit seiner Künstlerbohème und einigen trefflich gezeichneten studentischen und Künstlergroßstadttypen. Wieder taucht Judith in Dr. Weigands Leben auf, wieder wächst seine Sehnsucht hoch und höher empor, wieder zeigt sie die gleiche hochmütig abweisende und doch sehnsüchtig neugierige Teilnahme für ihn und seine Kreise. Ein seltsamer Zwitter steht Judith der verachteten Atmosphäre ihrer Rassegenossen, der unbekannten und im Grunde doch bei aller Sehnsucht unzugänglichen arischen Sozietät gleichmäßig ferne und führt ein einsames Leben konzentriertester Arbeit, das sie zur Frauenrechtlerin und so zur Vorkämpferin für Ideen macht, hinter denen sich abermals ihre eigentlichste Sehnsucht rätselhaft verbirgt. Weigand verreist nach Tirol nach einem ritterlichen Akte der Verteidigung, in dem er die Geliebte an einem schamlosen Beleidiger, der höchst bedeutsamerweise ihr Rassengenosse ist, durch einen züchtigenden Stockhieb und ein darauffolgendes Duell rächt, das ihm, da er verwundet da niederlag, das Glück ihres Besuches zuteil werden lässt und scheidet, noch immer unklar und ahnungslos um Judiths innerstes Wesen, in der zuversichtlichen Hoffnung, sie zu bewegen, ihm späterhin nachzufolgen. Dort, so hofft er, würde die strahlende Fülle der Natur, eine Gebirgswanderung in die ewigen Schönheiten der Gletscherwelt, alles Herbe, Fremde und Naturabgekehrte von ihr abgleiten lassen, dass sie endlich zum liebenden Weibe erwacht, die seine würde. Judith kommt, von der Gewalt seiner Sehnsucht mehr gezwungen und überrumpelt als innerlich wahrhaft bewegt, und bleibt eine Fremde, naturferne und Verängstigte in den Mühsalen und Schwierigkeiten der Höhenwanderungen, in den erschütternden Ewigkeiten der erhabenen Natur, die Weigand in vergeblicher Sehnsucht ihr zu erschließen versucht hatte. Was sein Herz bewegt und erschüttert, da er sich eins fühlt mit der Mutter Erde, mit der strahlenden Feierlichkeit des Sonnenaufganges, mit dem beseligenden Lichterglanze über unendliche Weiten, geht wirkungslos an ihr vorbei. Verängstigt und erschöpft tritt sie die Talwanderung an. Da aber, in verzweifelter Wut darob, dass sie ihm für immer zu entgleiten droht, wagt Weigand ein letztes. In der schweigenden Stille der Nacht schleicht er sich durch lautlos verstummte Hotelgänge bei ihr ein und überrumpelt, ja vergewaltigt die auch in diesem höchsten Lebensaugenblicke ihm ferne und wesensfremde. Und da sie, nach Wien zurückgekehrt, die Folgen des nie gewollten Geschehens mit Grauen und Abscheu verspürt, da geschieht das letzte, entsetzliche. Lieber noch, als die Kaltherzige sich in demütiger Nachgiebigkeit dem Manne, der mit zitternder Ungeduld es erhofft, sich zu eigen gäbe, lässt sie die Frucht ihrer lieblosen Hingabe in schonungsloser Abwehr ertöten. Ja, wir fühlen es, dass sie in Kälte und Fremdheit den sehnenden Mann gar bemisstraut, als hätte er sie, die Reiche, mit herrischer Gewalt an sich zu fesseln versucht, und sie, die stolze, unnahbare und ihre Rassegenossen ironisch durchschauende, gibt nun doch klein bei, fügt sich den elterlichen Wünschen und wird den reichen Vetter heiraten, der ihr, dem Lieblosen, doch näher steht und gemäßer sein wird als Dr. Weigand, zu dem so ganz anders geartete Sehnsucht sie in unglückseliger Missverständlichkeit hingezogen hatte.